Die Frage ist, müssen sich nicht die USA vielleicht an Terror gewöhnen? Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute ist Paul Joseph Watsons Analyse von Trumps Einreisebann. Dazu nehmen wir das Video von Paul Joseph Watson, welches von einem YouTuber Hagen Grell übersetzt wurde, damit ihr es ein bisschen leichter habt. Das Video ist unten verlinkt. Paul Joseph Watson ist ein Konservativer, der schon sehr viele Videos gedreht hat zu verschiedenen Themen. Er arbeitet auch eng mit Alex Jones, einem Verschwörungstheoretiker aus den Vereinigten Staaten. Jetzt ist es so, dass er ein wenig anders ist in seinem Stil, nicht allzu euphorisch, aber doch sehr fokussiert. Wenn man es vergleichen würde, wäre das Yin zu Alex Jones ist Yang. Er ist deutlich ruhiger, versucht seine Sachen immer mit Fakten zu belegen. Aber ob das alles richtig ist, ob es nicht einfach Hetze ist, werden wir in diesem Video mal rausfinden. Folgende sind die Top 5 der Länder mit der größten Moslembevölkerung. Kein einziger Moslem aus diesen Ländern wird an der Einreise in die USA gehindert. Denn es ist kein Moslemverbot. Wo waren die Proteste? Wo war die Entrüstung, als Obama 2011 alle irakischen Flüchtlinge 6 Monate lang hinderte, in die USA zu kommen? Das ist die doppelte Dauer des Einreisestopps, den Trump nun verhängt hat. Obama hat in seinen 8 Jahren zehntausende Bomben auf muslimische Länder werfen lassen. Und ihr habt dazu absolut gar nichts gesagt. Ja, aber ich meine, das ist zum Beispiel ein Punkt, ein sehr interessanter Punkt, den er anspricht. Warum ist es tatsächlich... Warum regen wir uns erst jetzt auf? Ich meine, letztendlich, wir wissen, Obama hat in seinen 8 Jahren 7 Länder gebombt. Und alle diese Länder waren mehrheitlich muslimisch. Was meinst du? Ich denke einfach, dass es Nachwehen waren von einem Konflikt, den er nicht begonnen hat. Das heißt also, es ging jetzt um einen geordneten Rückzug. Die USA konnten das ökonomisch nicht mehr stemmen. Es ging um den Rückzug aus dem Iran, aus dem Irak, Verzeihung. Es ging auch um den Rückzug aus Afghanistan. Und zugleich dann auch ging es darum, Härte zu beweisen, auch in den inneren Reihen bei der Kriegspartei, die auch bei den Demokraten präsent ist, nicht nur bei den Republikanern. Und deswegen gab es vielleicht für Obama keine andere Alternative als für diesen geordneten Rückzug nach wie vor zeitgleich die Terrorbekämpfung mit anderen Mitteln fortzusetzen. Aber dann, wo ist denn die Erklärung für den Eingriff in Libyen? Ich meine, ich war 2011 selber in New York. Auch da gab es ganz viele Studentenproteste, die sagten, ja, Gaddafi muss weg, er ist ein Despot, er ist ein Terrorist und gut, dass Obama ihn angreift. Also ich meine, da waren sie alle irgendwie für einen Eingriff. Und letztendlich hat dieser, ich kann natürlich auch falsch liegen, dass dieser Eingriff den Nahen Osten wirklich komplett destabilisiert hat. Also Libyen, das ist gerade mal so ein Knackpunkt. Ich glaube, Libyen machte auch bei vielen potenziell demokratischen Wählern in den USA, im Gegensatz zu den Republikanern, Hillary unbeliebt. Ich denke, dass das mit ausschlaggebend war. Das war ein Knackpunkt. Aber letztlich, ob Libyen selbst der ausschlaggebende Punkt war, das wage ich zu bezweifeln. Es gab da eine gewisse Tendenz, sich in internen Angelegenheiten dieser Länder einzumischen, um den bereits in Gang gesetzten Prozess der politischen Änderung mit dem arabischen Frühling, auf den man sehr viel gesetzt hat, durchzusetzen. Aber ich denke, das war einfach nur ein, in Anführungszeichen, auch wenn das hart klingt, geopolitisch ein Kollateralschaden. Das Problem ist aber letztlich, dass man nicht für eine später, also nach dem Einsatz in Libyen, für eine gewisse Ordnung im Übergang gesorgt hat. Und das aber das Problem bestand auch zu Zeiten der Bush-Regierung mit dem Irak, damals in Afghanistan. Also letztendlich wiederholen sie denselben Fehler immer und immer wieder, findest du nicht? Ich glaube nicht, dass die US-Amerikaner immer wieder den gleichen Fehler machen werden, weil sie diese Fehler zu teuer bezahlt haben. Sie werden aber auch zum ersten Mal damit konfrontiert, dass wenn sie jetzt sich auf sein Land, ob der Krieg gewonnen wurde oder nicht, zurückziehen, der Kriegszustand nicht endet, sondern sie weiterhin verfolgt. Als sie aus Vietnam zurückkam, trotz der Niederlage, war es nicht so, dass es im Nachhinein dann noch über Jahrzehnte hinweg Terroranschläge von Vietnamesen in den USA gegeben hätte. Deswegen ist es jetzt für die USA auch eine komplett neue Situation. Der militärische Konflikt endet nicht mit dem Truppenabzug. Und damit musste auch Obama klarkommen. Nochmal zu dem Thema, er hat ja gesagt, Obama hat 2011 Irakis die Einreise verweigert. Also es stimmt nicht. Es gab kein Einreiseverbot während der Präsidentschaft von Obama für irakische Staatsbürger. Die Bedingungen wurden erschwert, aber es gab kein Verbot. Aber Chuck Schumer heult jetzt wegen muslimischer Flüchtlinge. Dieses Präsidentendekret war gemein und unamerikanisch. Was mean-spirited Der gleiche Schumer, der den Angriffskrieg gegen Libyen unterstützte. Okay, können wir uns da wenigstens einigen, dass diese Aktion extrem peinlich war, dieses Tränenvergießen vor der Presse? Also ich meine, das war für mich wirklich Schauspiel. Ja gut, das hat man sich, glaube ich, auch von Schweden abgeschaut im Rahmen der Flüchtlingskrise. Das war, glaube ich, auch die dafür zuständige Ministerin in Schweden, die geweint hat. Der habe ich tatsächlich eher geglaubt, muss ich sagen. Grundsätzlich, ja. Vielleicht wahrscheinlich war sie glaubwürdiger. Nichtsdestotrotz. Es geht jetzt, glaube ich, auch jetzt darum, dass diese Effekthatscherei letztlich wirkungslos geblieben ist. Ich glaube nicht, dass es die politischen Umstände großartig verändert hat. Vor allem, er sagte ja, es ist unamerikanisch. Aber ist das nicht eigentlich das souveräne Recht eines jeden Landes, überhaupt Einreisestopps zu verhängen? Oder verstößt das gegen irgendwelche Regeln? Es ist so, dass in der Geschichte der USA, wer sich ein wenig damit auskennt, der weiß, dass in den USA es immer wieder aufgrund bestimmter Gegebenheiten, es Einreisestopps gab aufgrund der politischen Einstellung. Es gab also einen Einwanderungsstopp zum Beispiel für in Europa bekannte Kommunisten und Sozialdemokraten im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Es gab auch mitten in den Kriegshandlungen des Zweiten Weltkriegs und zuvor auch, als man bereits schon die Situation kannte, die sich später abspielte, Einreisestopps oder Kontingente für verfolgte Juden, Sintis, Romas, Homosexuelle, all die Gruppen, die von Nationalsozialisten verfolgt worden sind. Es wurden sogar viele auch zurückgewiesen. Es gab dann auch zum Beispiel beim Eisenbahnbau in den Vereinigten Staaten eine große, viele Ostasiaten, vor allem Chinesen, die eingesetzt worden sind Ende des 19. Jahrhunderts. Und nachdem die Eisenbahnschienen verlegt waren, mussten sie alle zurück nach China. Das heißt also, es ist nichts Neues in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es ist eher außergewöhnlich, dass es Phasen gab, in denen es solche Einschränkungen nicht gegeben hat. Und wie viele von euch tugendhaft spielenden Promi-Trotteln haben das Dekret überhaupt gelesen? Präsident Trump scheint mich zu einem Ausländer gemacht zu haben. Quatsch, das Dekret enthält eine Ausnahmeregelung für Menschen wie dich. Zum Beispiel dürfen Sportler und Politiker weiter in die USA einreisen. Nochmal, lest den verdammten Text, bevor die Hysterie blind verstärkt. Diese Hysterie basiert auf Medienmanipulation und kompletter Selbsttäuschung. Auch da wieder, zum Beispiel, das ist, was in den Medien auch extrem hochgepusht wurde, dass, so, wie gesagt, meiner Meinung nach, dass quasi jeder Moslem quasi nicht in die USA einreisen kann, obwohl er eine Green Card hat oder Aufenthaltserlaubnis oder sonst irgendwas. Aber das stimmt doch nicht. Wenn du eine Green Card hast, konntest du direkt rein. Es geht einfach darum, dass einfach die Vorgaben den meisten Beamten, die das zu kontrollieren hatten, einfach nicht bekannt waren. Sie wurden faktisch verwaltungstechnisch überrumpelt, so dass sie dann faktisch alles, was aus diesen Ländern stammte und anreiste, dementsprechend mit der Situation konfrontierten, dass sie dann aufgehalten worden sind. Und das nicht immer auf eine angenehme Art und Weise. Präsident Trumps Verbot für Flüchtlinge und Einwanderer aus bestimmten Ländern ist schändlich und grausam. Ja, du bist der Typ, der 9-mal mit einem ISIS-Unterstützer auf der Bühne stand. Und du hast gesagt, die Menschen im Westen müssen mit Terrorismus leben. Ja, dieser Spruch mit dem, wir müssen uns an den Terrorismus gewöhnen oder wir müssen uns mit dem Terrorismus leben, das ist tatsächlich so eine geflügelte Phrase geworden. Ich meine, ich kenne das auch von dem französischen Premier. Und ich glaube, in Deutschland hat diesen Spruch auch jemand gebracht. Und ich finde, ist das so? Also ich glaube... Die meisten europäischen Länder leben schon bereits mit Terrorismus seit viel längeren Zeitraum. Ob es die ETA in Spanien ist oder ob es die IRA in Irland oder Nordirland in Großbritannien ist oder die korsische Separatistenbewegung. Das heißt, oder in den 70er und 80er Jahren die Rote Armee-Fraktion in Deutschland oder in Italien gab es eine ähnliche terroristische, linksradikale terroristische Strömung. Der Terrorismus war in vielen Ländern in Europa eigentlich auch alltäglich. Das heißt, also ich weiß nicht, es gab nur halt eine Ruhephase. Diese ganzen Konflikte kühlten ab. Das Baskenland, Nordirland, die RAF in Deutschland, die sich offensichtlich selbst aufgelöst hat. Und so weiter und so fort. Das heißt, du willst einfach nur sagen, uns kommt der Terror jetzt gerade so hart vor, weil wir davor eben eine Ruhephase hatten. Aber eigentlich war Europa immer so. Eigentlich, also viele, nicht ganz Europa, aber viele Länder waren mit diesem Phänomen des Terrorismus auch im Vorfeld konfrontiert worden. Aber findest du nicht, dass der Terrorismus in irgendwie in viel, viel stärkerer Form wiedergekommen ist? Dass es mehr Opfer gibt? Dass die Taten verhältnismäßig kaltblütiger sind? Ja. Das heißt also, die sowohl in der Qualität als auch in der Quantität hat sich da Gewaltiges geändert. Es ist brutaler, es ist auch für viele in der Weltanschauung, die verfolgt wird. Bei den Basken in Spanien wusste man, es ging um die Unabhängigkeit des Baskenlandes. Da war auch ein Ende absehbar. Entweder ist das Baskenland beruhigt sich von selbst oder das Baskenland wird unabhängig. Danach, jetzt weiß man nicht, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird mit dieser neuen Terrorwelle. Es ist nicht absehbar, was passieren wird. Wenn aber jetzt im Video gesprochen wird, man hat die Dschihadisten nicht mit einkalkuliert und damit begründet, es gab eine Zunahme an Opfern in den Vereinigten Staaten selbst. Die Frage ist, müssen sich nicht die USA vielleicht an Terror gewöhnen? Und das ist das, was Trump, genauso wie seine Gegner, dann immer wieder aneinander gerieten ließ. Und es ist Trump, der sagt, wir müssen uns an gar nichts gewöhnen. Wir können alles so belassen, wie es war. Und wir können, indem wir die Grenzen dicht machen, auch das Thema Terrorismus ad acta legen. Ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Viele der Terroristen, der dschihadistischen Terroristen, lebten sehr lange in den USA und wirkten voll integriert. Dennoch haben sie sich in kürzester Zeit radikalisiert und Bomben gelegt. Das heißt, es gibt dann auch einheimische Terroristen, Oklahoma, das war ja der Fall. Das waren keine Muslime, das waren keine Dschihadisten, das waren US-Amerikaner. Und da ist auch eine potenzielle Terrorquelle, die aus den Innern der USA heraus sich entwickeln könnte. Okay. Und die kann man nicht ausweisen. Trumps Dekret erwähnt dreimal den 11. September. Die Entführer waren aus Ägypten, Saudi-Arabien, VAE und Libanon. Keines dieser Länder ist gesperrt. Also erstens erwägt die Trump-Regierung ohnehin, weitere Länder zu sperren. Zweitens sagt ihr, Trump ist ein verstörter Diktator, weil er Moslems verbannt. Und dann fragt ihr aber, warum er nicht noch 100 Millionen mehr Moslems verbannt hat? Ja, aber der letzte zum Beispiel macht meiner Meinung nach einen Riesenfehler, denn er benutzt dasselbe Argument in einem Umkehrschluss. Ganz am Anfang hat er gesagt, hey, die Länder mit den meisten Muslimen, die hat er gar nicht verbannt. Und jetzt benutzt er dasselbe Argument. Ach, übrigens, er plant ja noch weitere zu sperren. Er plant ja weitere zu sperren, das ist schon ein Widerspruch in sich. Und wo war der Aufschrei, als eines dieser Länder, Saudi-Arabien, 300.000 klimatisierte Zelte, die 3 Millionen Flüchtlinge hätten beherbergen können, leer stehen ließ? Ja, da bringt er auch wieder interessante Punkte. Die Tatsache, dass Saudi-Arabien tatsächlich diese Zelte hat und diese eigentlich nicht für Flüchtlinge gedacht waren, sondern für die Pilgerer nach Mekka. Wenn jetzt diese Mittel zur Verfügung stehen, warum nicht noch mehr Kapazitäten schaffen und vor Ort direkt Hilfe zu leisten? Ich glaube, die Kritik läuft auch darauf hinaus, dass die Länder in der Region einfach viel zu wenig geleistet haben. Da hat sich jetzt einfach, glaube ich, nur ein Beispiel explizit erwähnt. Da geht es um klimatisierte Zelte, aber man könnte das auch ewig fortfahren mit irgendwelchen anderen Hilfeleistungen, die von dort aus hätten durchgeführt werden können und bis dato eigentlich relativ spärlich gewesen sind. Fassen wir also zusammen. Die Linken und die Mainstream-Medien würden lieber unschuldige Amerikaner sterben sehen durch die Taten von islamistischen Terroristen, als dass Trump Erfolg hat. Die rückschrittlichen Linken sind tausendmal empörter über diese zeitweise Reisesperre, die obendrein von der Obama-Regierung geplant wurde. Ihnen sind echte islamistische Terroranschläge egal. Ihnen sind die zerfleischten Kinderkörper egal, seien diese nun aus dem Westen oder Muslime. Sie sind empörter über diese Sperre als über alle Säureangriffe, Ehrenmorde, Schwule von Häuserdächern stoßen, weibliche Vergewaltigungsopfer steinigen zusammen. Da habt ihr eure moralische Überlegenheit. Und da haben sie die Wahrheit über die Moslemsperre, die keine Moslemsperre ist. Na, ich meine, gut, er hat recht, es ist tatsächlich keine Moslemsperre, auch wenn zum Beispiel Giuliani was anderes gesagt hat. Mein Problem ist aber, am Ende polemisiert er aber auch wieder so stark. Also er macht genau dasselbe mit Linken, was Linke mit Rechten machen. Er schert sie über einen Kamm und sagt, ja, ihr habt viel lieber, wenn Leute umgebracht werden, als dass Trump einmal Recht hat oder so. Ich meine, das finde ich auch eine billige Sache eigentlich. Er hat aber auch etwas anderes nicht bedacht. Wenn er jetzt sagt, ihr echauffiert euch nicht über die Steinigungen und derartiges, das geschieht vor Ort in den Ländern im Namen des Islam. Die Einschränkung von bestimmten Einwanderergruppen aufgrund irgendwelcher Gegebenheiten oder irgendwelche Kriterien, die jetzt als verfassungswidrig oder institutionell nicht erlaubt worden sind, das geschieht aber im Westen. Das heißt also, ich denke, klar, gut, es gibt dann vor Ort dann auch diese ganze Situation. Was hier aber im Westen geschieht, können wir auch direkt hier als Westler beeinflussen. Wir können es auch nicht komplett raushalten aus dem, was quasi in den Ländern um uns herum passiert, dass da wie er gerade gesagt hat, wie in den Ländern was passiert, was mit Frauen, Homosexuellen angestellt wird, das dürften wir als westliche Welt dann aber auch nicht ignorieren. Tun wir müssen auch etwas dafür tun. Wir auch nicht. Also jetzt in den letzten, gehen wir davon aus, was jetzt in den letzten Jahren sich ereignet hat, Völkermord in Darfur im Sudan, die gesamte westliche Welt und auch die gesamte Weltgemeinschaft hat versucht, da einzuwirken. Dann ferner auch die Situation jetzt in Myanmar mit der muslimischen Minderheit, die verfolgt wird und teilweise das Land verlassen wird, weil ihr die Staatsbürgerschaft entzogen wird und vom Militär Verfolgung vonstatten geht. Wir agieren ganz gezielt auch als Westen gegen Genozid außerhalb unseres eigenen politischen und judikativen Geltungsbereich. Das heißt also in Afrika, in Asien, wir versuchen dann schon, unsere Werte zu vermitteln und gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Also letztlich müssen wir uns einmischen, sowohl die Werte aufrechterhalten im Innern, als auch bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen dann auch einschreiten, auch wenn es nicht innerhalb des eigenen Raums ist. Wie seht ihr das? Wie fandet ihr das Video von Paul Joseph Watson? Habt ihr vielleicht eine andere Meinung? Schreibt bitte Kommentare rein.